Drei Sonnen sah ich am Himmel stehen, hab lang und fest sie angesehen. Und sie auch standen da so still, als wollten sie nicht weg von mir. Ach, meine Sonnen, seid ihr nicht.